wie Winslieb und Gigelanz die Nebelflucht auslösten. Von den Astronomen erfahren wir, dass alles, was es gibt, nach allen Richtungen auseinanderstiebt, ob Nebel, Galaxien oder Sterne. Durch dieses unablässige Entschwirren erweitert sich schon seit Jahrmilliarden das Weltall. Über diese Allerweltsflucht wundern sich viele Leute. Wenn sie jedoch diesen Lauf gedanklich zurückverfolgen, gelangen sie zu der Annahme, in grauer Vorzeit habe sich der ganze Kosmos in einem einzigen Punkt zusammengedrängt, als ein gestirntes Tröpfchen. Aus unerfindlicher Ursache sei es dann explodiert und dies dauere heute noch an. Und wenn sie so folgern, überkommt sie die Neugier, was wohl vorher gewesen sei. Und sie wissen das Rätsel nicht zu lösen. Die Wahrheit ist die. Zur Zeit des vorigen Weltalls lebten darin zwei Konstrukteure, unerreichte Meister im kosmogonischen Fach. Und es gab nichts, was sie nicht hätten zusammenfügen können. Doch um eine Sache zu bauen, musst du einen Plan haben. Und der muss erdacht werden, anders bekommst du ihn nicht. Die beiden Konstrukteure Winslieb und Gigelanz fragten sich also in einem Fort, wie sie erfahren könnten, was sonst noch zu konstruieren sei, außer den Wunderdingen, die ihnen in den Sinn kamen. »Ich kann alles verfertigen, was mir in den Sinn kommt«, sagte Winslieb. »Aber dorthin kommt ja nicht alles. So werden wir beide eingeschränkt, denn alles Denkbare zu denken sind wir ja doch nicht imstande. Und vielleicht wäre eher etwas anderes verwirklichenswert und nicht gerade das, was wir tun, weil wir daran gedacht haben. Was meinst du dazu?« »Recht hast du wohl«, entgegnete Gigelanz. »Aber siehst du Abhilfe?« »Was wir schaffen es aus Materie«, erwiderte Winslieb. »In ihr sind alle Möglichkeiten angelegt. Beabsichtigen wir ein Haus, so erbauen wir ein Haus. Erdenken wir einen Kristallpalast, so erschaffen wir den Palast. Und soll es ein denkender Stern werden, ein Gehirn aus Feuer, so meistern wir auch diese Konstruktion. Gleichwohl ist die Materie reicher an Möglichkeiten als unsere Köpfe. Ergo müssten wir ihr einen Mund einpassen. Sie selbst könnte uns dann sagen, was sich sonst noch aus ihr erschaffen ließe. Dinge, die uns beiden nie eingefallen wären.« »Ein Mund ist nötig«, gab Gigelanz zu. »Doch er genügt nicht. Er spricht ja nur aus, was inwendig der Geist ausgeheckt hat. Folglich muss der Materie nicht nur der Mund verpasst werden, wir müssen ihr auch das Denken eindrillen. Dann tut sie uns gewiss alle ihre Geheimnisse kund.« »Wohl gesprochen«, erwiderte Winslieb. »Das Werk ist der Mühe wert. Ich sehe es so. Alles Seiende ist Energie, also müssen wir das Denken aus Energie aufbauen. Wir beginnen beim Kleinsten, beim Quant. Das Denken der Quanten sperren wir in einen möglichst kleinen Käfig aus Atomen. Als Atombaumeister müssen wir also zu Werk gehen und die Sache unablässig weiter verkleinern. Kann ich erst die Genies 100-Millionenweise in die Hosentasche schütten und kommen sie bequem darin unter, so erreiche ich bald meinen Zweck. Denn dann vermehren sich die Genies und die erstbeste Handvoll denkenden Sandes sagt dir, was und wie, als wäre es eine Ratsversammlung zahlloser Personen.« »Nein, nicht so«, sagte darauf Gigelanz. »Das Gegenteil müssen wir tun, denn alles Seiende ist Masse. Demnach müssen wir aus aller Masse des Alls ein einziges Gehirn erbauen, ganz ungemein groß und gedankenschwer. Auf meine Fragen wird es mir aller Allerschaffung Geheimstes kundtun, und zwar ganz allein. Dein Geniepulver ist unnützer Schnack. Wenn dir jedes denkende Körnchen etwas anderes sagst, verlierst du dich in alledem und bereicherst dein Wissen nicht.« Ein Wort gab das andere, und so bitter verfeindeten sich die beiden Konstrukteure, dass kein gemeinsames Unterfangen mehr in Frage kam. Da trennten sie sich. Einer spottete des anderen, und jeder schritt nach seiner Weise zu Werke. Winslieb haschte Quanten und sperrte sie hinter Atomgitter. Und weil es in Kristallen am engsten zuging, drillte er Diamanten, Chalcedone und Rubine zu Denkern. Am besten gelang ihm dies bei Rubinen. Er schloss so viel kluge Energie hinein, dass es nur so blitzte. Er hatte auch viel anderes selbsttätig denkendes Kleinzeug. Topase voll gelber Findigkeit und klug erblauende Smaragde. Doch am besten behagte ihm das rote Rubindenken. Während Winslieb so im Kreise piepsiger Kleinchen werkte, wandte Gigelanz seine Zeit an Riesen. Mit äußerster Anstrengung wälzte er Sonnen und ganze Galaxien gegeneinander und verflüssigte, vermengte, verfugte und verband sie. So rackerte er sich ab, bis er den Kosmobold geschaffen hatte, dessen allumfassende Riesigkeit fast nichts außer ihm selbst bestehen ließ. Gerade noch einen kleinen Schlitz und darin Winslieb mit seinen Kleinodien. Als beide Konstrukteure mit der Arbeit fertig waren, da war ihnen nicht mehr wichtig, wer die meisten Geheimnisse von seinem Geschöpf erfahren werde, sondern nur, wer Recht gehabt und besser gewählt habe. So forderten die beiden einander zu Turnier und Wettstreit. Gigelanz erwartete Winslieb neben dem Kosmobold, der hunderte von Lichtjahrhunderten weit in die Länge, Breite und Höhe reichte. Sein Rumpf bestand aus Dunkelwolken und die Atmung aus Sterngewimmeln. Als Arme und Beine waren ganze Galaxien durch Massenanziehung zusammengekoppelt. Der Kopf bestand aus 100 Trillionen eiserner Erdbälle und trug eine lodernde Zottelkappe aus Protuberanz. Stimmte Gigelanz seinen Kosmobold ab, so dauerte die Reise vom Ohr zum Mund 6 Monate. Winslieb aber kam ganz allein auf die Turnierstätte. Nur in der Tasche trug er einen winzigen Rubin. Den wollte er dem Koloss entgegenstellen. Bei diesem Anblick lachte Gigelanz. »Na, was hat denn das Krümelchen zu sagen?« fragte er. »Was ist wohl sein Wissen gegen abgründig galaktisches Denken, nebelbewegendes Folgern, wobei Sonnen an Sonnen Gedanken weiterleiten, die manch mächtiges Schwerefeld verstärkt, während Lichtausbrüche von Sternen die Geistesblitze funkeln machen und während interplanetarisches Dunkel die Besinnlichkeit verungeheuerlicht?« Darauf Winslieb: »Statt zu prahlen und das Deinige zu rühmen, geh lieber ans Werk. Oder, weißt du was? Warum sollten denn wir diese unsere Gebilde befragen? Mögen sie doch selbst wetteifernden Diskurs miteinander führen. Soll doch in den Schranken dieses Turniers mein Mikrogenie mit deinem Sternbold scharmützeln, als Schild die Weisheit und als Schwert den klugen Gedanken führend.« »Mir soll es recht sein«, stimmte Gigelanz zu. So wichen sie denn von ihren Werken, auf das eines mit dem anderen auf dem Platz allein bliebe. Da kreiste und kreiste der rote Rubin in den Finsternissen über Meeren von Leerheit, worin Berge von Sternen dahintrieben, und so kreiste und kreiste er über dem lichtvollen, maßlosen Riesenleib und piepste dazu: »Hey, du dort unten, zu groß geratener feuriger Trampel, du Überfluss an X-Beliebigkeit! Kannst du dir denn irgendetwas denken?« Schon ein Jahr später trafen diese Worte im Hirn des Kolosses ein, und in kunstvoll harmonischem Ineinandergreifen begannen sich dort die Firmamente zu drehen, so zwar, dass er ob dieser dreisten Worte staunte und nachsehen wollte, wer sich so mit ihm zu reden erfreche. Also begann er den Kopf nach jener Richtung zu wenden, woher die Frage gekommen war. Doch ehe diese Drehung vollendet war, verstrichen 2 Jahre. Mit den hellen Augengalaxien blickte der Kosmobold in die Finsternis. Doch dort erblickte er nichts, weil der Rubin längst fort war und hinter dem Rücken des Riesen hervorpiepste: »Ach, wie bist du schlapp, mein Sternwölkerich, mein Sonnenpelzling! Du bist ja ganz schrecklich schnecklich! Hör auf, mit dem sonnenzottligen Kopf zu wackeln, und sag mir lieber, ob du 2 und 2 zusammenzählen kannst, ehe in deinem Oberstübchen die Mehrheit der blauen Riesen ausgebrannt und vor Altersschwäche erloschen ist.« Die unverschämten Spötteleien erzürnten den Kosmobold. Er begann sich also umzudrehen, so schnell er konnte, weil er hinterrücks angesprochen wurde, und er drehte sich immer flinker, und die Milchstraßen wirbelten ihm um die Körperachse, und der Schwung ringelte die ehemals geraden Galaxienarme zu Spiralen ein, und die Sternwolken kreiselten und wurden so zu Kugelhaufen, und in wilder Hast schwirrten alle Sonnen, Erdbälle und Planeten wie gepeitschte Kreisel im Kreis herum. Doch ehe der Kosmobold seinen Gegner glotzäugig anfunkeln konnte, foppte ihn dieser schon wieder aus dem Abseits. Und der Kristall auf Knall und Fall flitzte immer schneller und schneller, und auch der Kosmobold kreiste und kreiste. Doch wie er es auch anfing, er holte ihn nicht ein, obwohl er selbst schon rundherum sauste wie ein Brummkreisel. Zuletzt erreichte er eine so ungeheuerliche Drehzahl und wirbelte mit so schrecklicher Geschwindigkeit, dass die schweren Fesseln sich lockerten und die äußerst angespannten Gravitationsnähte nachgaben, die Gigelanz angelegt hatte. Da zerschnalzten die Maschinen elektrischer Anziehung und gleich einer voll entfesselten Zentrifuge zerplatzte plötzlich der Kosmobold und zerflog in alle Weltgegenden und schleuderte Galaxien als Spiralfackeln umher und versprühte Milchstraßen. Und solcher Art von dieser Fliehkraft aufgespritzt, begann die Auseinanderflucht der Nebel. Winslieb sagte nachher, er sei Sieger, weil dem Gigelanz der Kosmobold auseinandergefallen sei, ehe er habe Mumm sagen können. Dem hielt aber Gigelanz entgegen, der Wettbewerb hätte nicht den Zusammenhalt messen sollen, sondern den Verstand. Demnach also, welches der Gebilde klüger sei und nicht, welches besser klebe. Und da dies Letztere nicht zum Gegenstand des Streites gehöre, habe Winslieb ihn, Gigelanz, gar schimpflich hintergangen und betrogen. Seither hat sich beider Zwist noch gesteigert. Winslieb sucht sein Rubinchen, das bei der Katastrophe irgendwohin verlustig gegangen ist. Doch er kann es nicht finden, denn wohin er auch blickt, dort sieht er rotes Licht. Sogleich läuft er hin, aber da rötet sich nur vor Alter das Licht entschwirrender Nebel. Also sucht er stets erneut und stets vergeblich. Gigelanz aber bemüht sich, die Glieder seines zerborstenen Kosmobolds wieder zusammenzunähen. Als Stricke dienen Schwerkräfte, als Fäden dienen Strahlen und als Nadel verwendet Gigelanz die härteste Strahlung. Aber was er zunäht, das platzt ihm sogleich wieder auf, denn so furchtbar stark ist die einmal ausgelöste Auseinanderflucht der Nebel. Weder Winslieb noch Gigelanz hat also das Geheimnis der Materie erfragt, obwohl ihr die beiden erstens das Denken beibrachten und zweitens Sprechwerkzeuge einpassten. Freilich, aber ehe das entscheidende Gespräch stattfinden konnte, geschah schon das Unglück, das die Unverständigen in ihrer Unwissenheit als Erschaffung der Welt bezeichnen. In Wahrheit ist ja bloß durch Zutun des Winslieb'schen Rubinchens dem Gigelanz der Kosmobold zerplatzt und in so kleine Krümel zerfallen, dass er heute noch nach allen Richtungen stiebt. Und wer's nicht glaubt, der frage die Gelehrten, ob es etwa nicht wahr ist, dass jedes Ding im ganzen Kosmos wie ein Kreisel unablässig um die eigene Achse wirbelt. Denn mit dieser schwindelschnellen Kreiselei hat ja alles begonnen.